Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 13. Oktober 1791. Die Sehnsucht nach deiner jetzigen Heimat und nach dem, was man seine Ordnung zu nennen pflegt, kann ich sehr wohl begreifen, wenn du auch noch so angenehm in Erfurt gelebt hast und wenn du und dein Lottchen jetzt wegen eurer Gesundheit Ruhe bedurftet, so war euch freilich nicht zuzumuten, noch eine Reise hierher zu machen, aber die erste Ausflucht von Jena gehört doch nun mir. Schone dich nur diesen Winter, arbeite nicht viel mit Anstrengung und sorge für deine Diät, so wird auch dein Weibchen sich bald erholen, wenn sie über dich ruhig sein kann, und künftiges Frühjahr sehen wir uns dann ungestört. Bei uns geht alles nach Wunsch, Minna hat sich nach keiner Niederkunft so wohl befunden, und der Junge nimmt sichtlich zu. Dies hat denn auch meine Entbindung von dem Kalenderbeitrage befördert. Am Zahltage als gestern hat Göschen den Schluss des Manuskripts erhalten. Nach meiner Rechnung sind es ungefähr 2 Bogen in Oktav nach dem Drucke des Merkur. Ich bin nicht ganz mit dieser Arbeit zufrieden. Der Vortrag hat eine gewisse Steifheit und Trockenheit, aber für mich selbst habe ich manches bei dieser Beschäftigung gewonnen. Ich bin auf gewisse Kunstvorteile in der historischen Darstellung aufmerksam geworden, besonders auf das Gruppieren und auf die Haltung, die den Totaleindruck verstärkt. Manchen individuellen Zug von Ochsenstern habe ich ungern weggelassen, aber er zerstörte mir die Form des Ganzen oder zerstreute die Aufmerksamkeit auf Nebensachen. Manche anscheinende Inkonsequenzen wären vielleicht durch genauere Kenntnis des Mannes begreiflich geworden, aber hierzu fehlten mir die Materialien, und dies ist gerade bei den Biografien ein widriger Umstand. Die Lücken sind häufiger und schwerer auszufüllen, sonst haben diese Arbeiten viel Angenehmes. Dein Umgang mit hoffnungsvollen jungen Leuten ist eine Hauptannehmlichkeit von Jena. Wenn du nur einen davon mir einmal herspedieren könntest, besonders etwa einen Juristen. Ich wünschte so manches, was einen guten Kopf in diesem Fache beschäftigen könnte und wozu ich selbst schwerlich jemals Zeit haben werde. Jetzt haben sich durch Ochsenstern, durch meine häusliche Angelegenheit, durch die Anwesenheit der Herzogin im Sommer wieder einige Reste gesammelt. Ehe diese aufgearbeitet sind, darf ich nicht viel sonst vornehmen. Was mir dein Lottchen vom Herzog schreibt, war mehr, als ich nach dem, was man von seiner ökonomischen Lage sagt, jetzt vermutet hätte. Er scheint sich doch wirklich mit Nachdruck für dich zu interessieren, und die Behutsamkeit, den Forderungen deiner Kollegen auszuweichen, kann man ihm nicht verdenken. Umso ruhiger kannst du nunmehr diesen Winter sein und bloß auf deine Erholung denken. Weißt du nicht, ob der Herr Erhard, von dem du mir einmal geschrieben hast, noch gewiss und bald hierher kommt? Deine Frau vermutet es in einem ihrer letzten Briefe. Ich habe drei Briefe an ihn, die an mich adressiert sind. Einen schickt eine Frau von Reiselbergen aus Wien mit der Bitte, wenn Herr Erhard und sein Reisegefährte, an den ich auch einen Brief habe, binnen einem Monat vom 7. September nicht kämen, die Briefe nach Klagenfurt an den Baron Herbert zurückzuschicken, schreibe mir doch nächstens, ob ich die Briefe nun zurückschicken soll. Dein Auftrag an Funk ist besorgt, auch diesen hab ich jetzt eingebüßt. Sein Quartier ist ein paar Stunden von hier, und jetzt hat er so viel mit Einrichtung seiner Schwadron zu tun, dass er nicht oft nach der Stadt kommen kann. Er hat auf meine Veranlassung eine Geschichte Kaiser Friedrich des II. Geschrieben, die recht viel Gutes hat. Wenn sie noch diese Messe herauskommt, so lass dir sie doch geben, aber seinen Namen halte geheim. Schriftstellerei ist bei uns im Zivil und Militär verrufen, und er muss jetzt aufs Avancement denken. Meine Frau Gevatter grüße von uns allen recht herzlich und danke ihr für ihren lieben, freundschaftlichen Brief. 1000 Grüße von M&D, dein K.